Raus aus dem Frieden der Wohnung, rein in die Hektik der Welt. Ich muss mich jetzt schon verstellen, weil hier die Ehrlichkeit fehlt. Ich kann nur ehrlich auf Platte sein, denn die Platte weiß, damit umzugehen ist nicht gleich so beleidigt. Ich meine, weißt du, wie kleinlich die meisten eigentlich sein können, wenn einer die Eier hat und die Scheiße beschreibt. Du wirst mit Lügen beworfen durch die Presse und im TV. Es gibt hässliches Sehen auf, wenn 24 noch glauben. So viele, dass wir klüger sind, die Kunden alle blöde sind. Es unter uns nicht möglich ist, das Judentum der Bösewicht. Und zeigen mit dem Finger auf alles, doch würden nie drauf kommen, dass die Scheiße am Kochen ist und der Winter kommt. Nee, jetzt mal ehrlich, ist kalt draußen, Leute. Echt zappenduster. Kilo macht's lichter. Adam Goethe. Raus aus dem Frieden der Wohnung, rein in die Hektik der Welt. Das Wort relaxen ist fremd, zu viele hetzen nur weg. Ob Job, Arbeitsamt oder doch nur zum Supermarkt. Bei Holzarbeitern hockt er morgens im U-Bahn-Schacht. Ich seh die stressigen Fressen, das kann noch heftiger werden. Doch wenn du meckerst, wird der Tag nicht schneller enden. Ich hab's echt nicht besser, doch seh ich's funkeln im Dunkeln. Muss mich die Stunden gedulden, dann kann ich schon zum Kumpel rumpeln. Das alles ist nur halb so wild, doch die meisten wandeln in totaler Abwesenheit in die Bar oder sie gehen heim. Zu viele sind ohne Zweifel taub oder blind geworden. Da gehört nicht viel zur Prophezeiung, dass der Winter kommt. Ey, ist echt bitterkalt da draußen und zappenduster, ey. Aber Kilo macht's lichter. Adam Goethe. Raus aus der Hektik der Welt, rein in den Frieden der Wohnung. Eigentlich bringt mir die Ruhe nix, denn ich hab viel zu tun. Oder glaubst du, diesen Song hab ich in der Diele gefunden? Halt, kann schon sein, denn meine Unordnung ist riesengroß. Wie dem auch sei, ich muss schreiben, bevor der Schädel platzt, reimen, damit auch jedermann meine Scheiße verstehen kann. Erzähle das, was von euch jeder schon mal gesehen hat. Probleme wachsen jeden Tag zu hoch für jeden Meterstab. Gegen das Böse zu kämpfen ist töricht und dämlich. Die Könige schenken uns Döner und wir halten brav die Fresse. Alle, die anders denken, fickt man wieder, wie jetzt kommen die Amis weg. Und ich bin sicher, dass der Winter kommt.